Erster König David war alt. Er machte Salomo zum König von Israel. Zweiter David rief alle Fürsten, Priester und Leviten zusammen. Dritter, die Leviten wurden gezählt. Sie waren 30 Jahre oder älter. Es waren 38.000 Männer. 4,24,000 Leviten sollten im Tempel Jahwes arbeiten. 6.000 Leviten sollten Beamte und Richter sein. 5,4,000 Leviten sollten Torhüter sein. 4.000 Leviten sollten Jahwe loben. Sie sollten Instrumente benutzen. 6. David teilte die Leviten in Gruppen ein. Die Gruppen waren nach Lewis Söhnen, Gerson, Kahat und Merari. 7. zu Gerson gehörten Ledan und Simei. 8. Ledans Söhne waren Jehiel, Setam und Joel. Jehiel war der Anführer. Es waren 3 Söhne. 9. Simeis Söhne waren Selomit, Hasiel und Haran. Es waren 3 Söhne. Sie waren wichtige Männer in Ledans Familie. 10. Simeis andere Söhne waren Jahat, Sina, Jös und Beria. Es waren 4 Söhne. 11. Jahat war der Anführer. Sina war der Zweite. Jös und Beria hatten wenige Kinder. Sie bildeten nur eine Gruppe. 12. Kahats Söhne waren Amram, Jisa, Hebron und Uziel. Es waren 4 Söhne. 13. Amrams Söhne waren Aaron und Mose. Aaron wurde besonders ausgewählt. Er und seine Söhne sollten heilig sein. Sie sollten Jahwe immer dienen. Sie sollten in seinem Namen segnen. 14. Mose war ein Mann Gottes. Seine Söhne gehörten zum Stamm Levi. 15. Moses Söhne waren Gersom und Elisa. 16. Gersoms Sohn war Sebuel. Sebuel war der Anführer. 17. Elisas Sohn war Reabja. Reabja war der Anführer. Elisa hatte keine anderen Söhne. Reabjas Söhne waren sehr viele. 18. Jishas Sohn war Selomit. Selomit war der Anführer. 19. Hebrons Söhne waren Jeria, Amaja, Jahasiel und Jekamim. Jeria war der Anführer. Amaja war der Zweite. 20. Usiels Söhne waren Micha und Jissia. Micha war der Anführer. Jissia war der Zweite. 21. Merares Söhne waren Mali und Musi. Malis Söhne waren Eliasa und Kis. 22. Eliasa starb. Er hatte keine Söhne. Er hatte nur Töchter. Die Töchter heirateten Kis Söhne. Das waren ihre Vettern. 23. Moses Söhne waren Mali, Eder und Jeremot. Es waren 3 Söhne. 24. Das sind die Levitenfamilien. Das sind die Familienanführer. Sie wurden gezählt. Sie waren 20 Jahre oder älter. Sie dienten im Tempel Jahwes. 25. David sagte, Jahwe, Israels Gott, gab seinem Volk Ruhe. Er wohnt jetzt für immer in Jerusalem. 26. Die Leviten mussten den Tempel nicht mehr tragen. Sie mussten auch keine Geräte mehr tragen. 27. David änderte die Regeln. Die Leviten wurden jetzt ab 20 Jahren gezählt. 28. Ihre Aufgabe war es, Aarons Söhne zu helfen. Sie dienten im Tempel Jahwes. Sie passten auf die Höfe und Räume auf. Sie reinigten alle heiligen Dinge. 29. Sie kümmerten sich um die Brote. Sie kümmerten sich um Mehl für Opfer. Sie kümmerten sich um ungesäuerte Fladen. Sie kümmerten sich um Pfannen und Mischungen. Sie maßen auch alles ab. 30. Sie sollten jeden Morgen Jahwe danken. Sie sollten ihn auch preisen. Das sollten sie auch jeden Abend tun. 31. Sie sollten Jahwe Brandopfer bringen. Das taten sie an Sabbaten und Festen. Sie taten es auch bei Neumonden. Sie folgten immer den Regeln. 32. Sie sollten im Offenbarungszelt arbeiten. Sie sollten im Heiligtum arbeiten. Sie sollten Aarons Söhne helfen. Sie dienten im Haus Jahwes.